1. Jesus rief seines Wolfjünger zu sich und verli ihnen die Vollmacht, unreine Geister auszutreiben sowie jede Art von Krankheit und Gebrechen zu heilen. 2. Die Namen des Wolf Apostel waren Simon, Ort Petrus genannt, und sein Bruder Andreas, Jacobus, der Sohn des Zebedors, und sein Bruder Johannes, 3. Philippus und Bartholomäus, Thomas und Matthäus, der Zollner, Jacobus, der Sohn des Alphaeus, und Lebos, 4. Simon der Kananäer und Judas Iscariot, der Inspeiter Veriet. 5. Dies Wolf sent Jesus aus und gab ihnen folgend Anweisungen. 6. Get nicht auf Strassen, die zu Heiden führen, und betretet kein Stad der Samariter. 7. Sondern wendet euch stattdessen den Verlorenen Schafen des Hauses Israel zu. Bekundet auf ihrem Weg, dass das Himmelreich nahe ist. 8. Heilt Kranke, weckt tot auf, reinigt aussätzige und treibt Dämonen aus der es umsonst empfangen hat, gebt es euch umsonst weiter. 9. Besorgt euch weder Gold noch Silber noch Kupfer Munzen für your Gürtel. 10. Noch ein Tasch für die Reise, kein Zwei Hemden, kein Sandlen und keinen Wanderstab, denn ein Arbeiter hat Anspruch auf seinen Unterhalt. 11. Wenn ein Stadt oder ein Dorf betretet, kundigt euch, wer dort würdig ist, euch aufzunehmen, und bleibt dort, bis weiterreist. 12. Beim betreten eins Hauses sprecht im euren Frieden zu. 13. Ist das Haus würdig, so moge euer Fried darauf ruhen, ist es jedoch nicht würdig, so carry euer Fried zu euch zurück. 14. Wenn man euch in einem Haus oder einer Stadt nicht aufnimmt und ihr Wort nicht anhört, dann verlässt diesen Ort und schüttelt den Staub von euren Füßen. 15. Wahrlich, ich versichere euch, Tag des Gerichts wird es dem Land Sodom und Gomorra erträglicher ergehen als diese Stadt. 16. Bedenkt, ich sende euch wie Schaf mitten unter Wolf, sei daher klug wie die Schlangen und Argelos wie die Torben. 17. Hütet euch jedoch vor den Menschen, den sie wer den euch vor Gericht stellen und euch in ihren Synagogen ausspeichen. 18. Erwerdet sogar meintwillen vor Stadthalter und Könige geführt werden, ihnen und den Volken zunis abzulegen. 19. Wenn sie euch jedoch vor führen, macht euch kein Sorgen darüber, wie oder was reden sollt, denn in jener Stund wird euch eingegeben werden, was sagen must. 20. Denn nicht aside is, die sprechen, sondern der Geist ihres Vaters, der dirch euch redet. 21. Ein Bruder wird den anderen dem Tod ausliefern, und ein Vater sein kind, kinder werden sich gegen ihr Eltern erheben und sie toten lassen. 22. Wordet von allen Menschen wegen meines Namens gehasst werden. Wer jedoch bis zum Ende standhaft bleibt, wird gerettet werden. 23. Wenn sie euch in einer Stadt verfolgen, flieht in ein ander. Wahrlich, ich sage euch, wordet die Stadt Israels nicht all durchwandert haben, bevor der Menschen kommt. 24. Ein Junge steht nicht über seinem Lehrer, noch ein Diener über seinem Herrn. 25. Es genet dem Jünger, wenn es im y seinem Lehrer erget, und dem Diener y seinem Herrn. Wenn sie den Hausherrn Beelzebul genannt haben, y viel mehr werden sie sein Horstgenossen so nennen? 26. Furchtet euch also nicht vor ihnen, denn nichts ist verhult, was nicht in felt werden word, und nichts verborgen, was nicht bekannt werden word. 27. Was ich euch im Dunkeln sage, das sprecht im Licht, und was euch ins Ohr geflüstert word, das verkündet von den Dachen. 28. Furchtet euch nicht vor denen, die den Leib toten, aber die Seele nicht toten können. Furchtet viel mehr denn, der Seele und Leib in der Holy verderben kann. 29. Wer denn nicht zwei Spatzen für einen Jeringen Pries verkauft. Und doch fault keiner von ihnen auf die Erde one den Willen ihres Vaters. 30. Bei euch aber sind sogar alhare auf dem Kopf gesalt. 31. Furchtet euch also nicht, side wert voller als viel Spatzen. 32. Wer sich nun vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem Wort auch ich mir vor meinem Vater im Himmel bekennen. 33. Wer mich aber vor den Menschen verlunet, den Wort auch ich vor meinem Vater im Himmel verlunien. 34. Denkt nicht, ICH SEI gekommen, M. Frieden auf die Erde zu bringen, ICH bin nicht gekommen, M. Frieden zu bringen, sondern das Schwert. 35. Denn ICH bin gekommen, einen Menschen mit seinem Vater zu entzweien, die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. 36. So wer denn die eigenen Familienmitglieder zu fein den eins Menschen. 37. Wer Vater oder Mutter mehr lehrt als me, ist meine nicht würdig, und wer Sohn oder Tochter mehr lehrt als me, ist meine nicht würdig. 38. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, ist meine nicht würdig. 39. Wer sein Leben zu bewähren sucht, wird es verlieren, wer aber sein Leben im Meintwillen verliert, wird es finden. 40. Wer euch aufnimmt, nimmt mich auf, und wer mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. 41. Wer einen Propheten aufnimmt, weil ein Prophet ist, wird den Lohn eines Propheten erhalten, und wer einen Gerechten aufnimmt, weil ein Gerechter ist, wird den Lohn eines Gerechten erhalten. 42. Und wer einem dieser Geringsten Ordner einen Becher Kalten Wassers reicht, weil ein Jünger ist, Warlick, ICH Sejuk, wird seinen Lohn Kienswegs verlieren.